Das ist wie Feuer und Wasser, geht nicht zusammen. Für eins musst du dich entscheiden. Entweder für Feuer oder für Wasser. Ja? Beides geht nicht. Wenn du sagst, ich bin ein Schiri, lebe aber wie Sunni, das nützt dir nichts. Ja? Verstehst du, das geht nicht. Du erklärst dir die Akhida der Rafida, was die Rafida sagen und wie ihre Akhida ist, inshallah. Und das werden wir jetzt, inshallah, hier erwähnen. Sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Aywa. وآية ذلك أن مهنة الرافدة مهنة اليهود. Der Zeichen dafür ist, also dass diese Balin sind, dass die, dass dieser Abdullah ibn Saba al-Yahudi, dass dieser Jude, ja, den Schia, die richtige Akida, die jüdische Akida beigebracht hat, ja, damit sie Ali radiallahu anhu zu Gott erklären, dann hat Ali Löcher gegraben und mit Feuer gefüllt und hat sie lebendig reingeworfen. Und er würde das weitermachen, hätten die Sahaba ihn nicht darauf aufmerksam gemacht, dass das haram ist, dass man mit Feuer nicht bestrafen darf. Man darf keinen Menschen anzünden. Egal was er gemacht hat, man darf mit Feuer niemanden verbrennen. Ja, nur Allah subhanahu wa ta'ala darf das machen. Also. Wa ayatu dhalika, Beweis dafür, dass diese Akide von Abdullah ibn Saba al-Yahudi haben, der Beweis dafür, oder Ayah, oder Zeichen ist, dass die Mihna der Juden oder der Rafida ist die der Juden. Ja? Die sind gleiche Eigenschaften und die werden wir inshallah erwähnen. Dann sagt Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ja? Deswegen hassen sie Ibn Taymiyyah. Zum Beispiel in Syrien gab es, die Bücher von Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah waren verboten. Ja? Jetzt, bis vor kurzem, Bücher von Ibn Taymiyyah verboten. Nirgends kannst du sie offiziell kaufen. Nur inoffiziell, irgendwo unter dem Tisch sozusagen. Auf Schwarzmarkt. Ja? Wie hier, du kaufst hier Schwarzmarkt, keine Ahnung, Drogen oder Pass. Oder was weiß ich was. Ja? Waren die Bücher von Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ja, nur auf Schwarzmarkt konntest du sie kaufen. Ja? Aber schaut, barakallahu fikum, wenn jemand sagen, hätte jemand vor einem Jahr oder sowas gesagt, ja, in Syrien wird es inshallah einen großen Inqilab geben, also Wandel. Echt? Wandel. Würden die Leute sagen, na, Syrien ist verloren. Ja? Äußerlich können wir entweder die Schia sehen, die Aleviten, la'anahumullah, oder Nationalisten oder extreme Sufis. Syrien ist verloren. Ja? Aber in Wirklichkeit haben Ahl Sunna wal Jama'a die Aqida der Salaf in ihren Herzen, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, weitergepflegt. Ja? Und das ist der beste Beweis, dass es plötzlich, ja? Es gibt einige Jama'at, 50.000 Kämpfer haben sie. Ja? 50.000 Kämpfer, aber nicht gemischte irgendwelche, sondern 50.000 Ahl Sunna wal Jama'a. Im wahrsten Sinne des Wortes. Von heute auf morgen. So schnell haben sie sich mit Allah, der Barak, der Erlaubnis, organisiert. Ja, ja. Keine Ahnung. Qalat al-Yahud, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sagt, die Juden sagen, la yasluhu al-Maliku illa fi Ali Dawud. Ein König kann nicht jemand sein, außer jemand aus der Abstammung von Dawud, alayhi salam. Das sagen die Juden. Wa qalat al-Rafida, und die Rafida, die Schia sagen, la tasluhu al-Imama illa fi waladi Ali. Ein Imam kann nicht sein, außer jemand von der Abstammung von Ali. Von wo haben sie das genommen? Ja? Ein König, die Juden sagen, ein König kann nur von Ali Dawud sein, die Familie von Dawud a.s. Ja? Und die Schia sagen, ein Imam kann nur jemand sein, der Abstammung von Ali ist. Das ist die erste Schuba. Wenn man ganz genau gucken würde, dass wir jetzt nur dieses Thema über die Imama, ja, sprechen, ja, die Schia, ein anderer Name für Schia ist was? Die Imamie. Die Imamiten, die bei der Imame, fehlerfreie Imame, ja, 12 fehlerfreie Imame, ist eine Scharia. Ja, das ist jetzt ein großes Thema. Ja. Wenn wir gucken, was sind die Könige bei den Ahlul Kitab? Was sind die Könige? Ja. König ist bei Ahlul Kitab heilig. Ja. König ist bei Ahlul Kitab heilig. Imam bei Rafida ist auch heilig. La hawla wa la quwwata illa billah. Wir werden schon bei einer anderen Gelegenheit diese Sache, nur diese Messe besprechen, wenn wir die Zeit dazu haben. وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينزل سيف من السماء. Die Juden sagen, es gibt keinen Dschihad fi sabilillah, außer bis der Messias, der Messias Dajjal kommt und ein Schwert vom Himmel herabgesandt wird. Erst dann gibt es den Dschihad fi sabilillah. Also den heiligen Krieg fi sabilillah. Die Juden sagen, die verwenden auch solche Ausdrücke. Nur, dass wir sie nicht kennen und wir haben uns hier vertieft in, und so richtig verschmelzt. Wenn wir mehr lesen würden, würden wir sehen, dass sie auch solche Ausdrücke verwenden. Die Juden sagen also, es gibt keinen heiligen Krieg, bis der Messias kommt. Der Dajjal und vom Himmel wird ein Schwert herabgesandt. Das ist die Akida von Juden. وقالت الرافدة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي وينادي منادي من السماء. Es gibt keinen Dschihad, bis der Mahdi kommt und ein Ruf vom Himmel kommt. Also einer, der die Leute zum Dschihad aufruft, vom Himmel aus. Es gibt keinen Dschihad, bis Mahdi kommt. Deswegen, einer der Namen für Rafida ist welcher? Haschabiyya. Die Haschabiyya. Die haben sich ein Schwert aus Haschab, aus Holz gebaut. Haschab ist Holz. Haben Schwert aus Holz gemacht und gesagt, es gibt keinen Dschihad. Fi sabilillah, bis Mahdi nicht kommt. Erst wenn Mahdi kommt, dann gibt es Dschihad. Was bedeutet das? Wenn sie es schaffen, diese Schubha, und das haben sie geschafft, unter der Umma zu verbreiten, das bedeutet, es gibt keinen Dschihad. Wenn die Amerikaner nach Irak kommen, wir ergeben uns. Es gibt keine Widersetzung. Wenn sie irgendwo in muslimischen Ländern kommen, wir widersetzen uns nicht. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Ein Jude gibt ihnen diese Akida, ein Jude bringt diese Akida, dass wenn der Kafir von draußen kommt, gibt es keinen Dschihad. Bis Mahdi kommt. Deswegen die Leute haben gesagt, Allah, wir kämpfen nicht. Außer Ahl Sunnah wal Jamaa, für die gibt diese Schubha nicht. Für die Rafida schon. Die Rafida haben niemals gegen die, den äußeren Feind, gegen die Kolonisatoren, haben sie niemals gekämpft. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? So eine gewaltige Schubha. Es gibt auch eine andere gewaltige Schubha. Das ist welche? Dass der Dschihad nur als Verteidigung dient. Das ist eine Schubha von den Orientalisten, die sie auch verbreitet haben unter der islamischen Umma, aber das ist jetzt ein anderes Thema, inshallah, das werden wir inshallah mit Allahs Erlaubnis von Muhammad bin Salih al-Munajjid diese Mas'ala komplett erwähnen, so wie er sie erwähnt hat. Das, was wir hier erwähnen. Wer kann jetzt kommen und sagen, ja, aber das ist irgendwie komisch. Sheikh al-Islam im Temi hat das gesagt. Wenn du willst, diskutier mit ihm. Lass mich in Ruhe, bitte. Alles? Barakallahu fikum. Naam. Nächste Sache. واليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم وكذلك رافضة يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم. Die Juden, sie verzögern ihr Nachtgebet oder ihr Abendgebet, bis man die Sterne sieht. Sie beten nicht, bis die Sterne auf dem Himmel leuchten. Erst dann beten sie ihre Abendgebete. Genauso Rafida. Sie beten nicht Maghrib. Wenn alle Muslime beten, wenn die Sonne untergeht, betet man sofort Maghrib. Man wartet nicht, bis die Sterne rauskommen. Die Schia machen das. Sie beten nicht Maghrib sofort, sondern erst, wenn die Sterne am Himmel sind. Wallahi ladim, wer in Medina war, wer in Medina war. Die Rafida, alle Muslime, es ist Adhan, Maghrib, die Muslime gehen in die Moschee rein. Sie gehen aus der Moschee raus und gehen in den Hotel. Und warten erst später, wenn Isha ist. Sie kommen dann und beten, oh viele Rekka. Sie beten irgendwas und machen so und dann gehen sie runter und dann kommen. Es gibt sogar ein paar Mal Rukur hintereinander, ohne Sejda. Und dann so und dann runter und dann, Gebete, überhaupt nicht Gebete, die Muslime, die wir von Sunna gelernt haben, Allahu Akbar. Sie beten also nicht. Das ist eine Eigenschaft von den Juden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith überliefert von Abi Dawud in seinem Sunan und Ibn Majah und Imam Ahmed in seinem Musnad. Der Prophet alaihi salatu wasallam sagt: La tazal ummati ala al-fitra ma lam yuakhiru al-maghrib ila ishtibaq al-nujum. Meine Umma wird auf der Fitra bleiben, auf dem rechten Weg, auf dem Asl, auf ihren Fundamenten. Wird sie bleiben, bis sie nicht beginnen, den Maghrib zu verzögern ihre Ishtibak in Nujum, wenn die Sterne am Himmel sind. Ja? Maghrib betet man? Ja? Nach Sonnenuntergang, die Sonne ist weg, wir beten schon Maghrib. Hanefiten sind ganz streng bei dieser Angelegenheit. Sie warten überhaupt nicht. Ja? Halas, barakallahu fikum, aber die haben andere Gründe, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Barakallahu fikum. Aywa. Wal-Yahudu tezulu anil Qibla shay'an, wa kadhalika Rafida. Na? Was ist die Qibla von den Juden? Die Juden haben auch eine Qibla. Also eine Gebetsrichtung. Ja. Aywa, barakallahu fikum. Sie tun sich ein bisschen vom Jerusalem abwenden. Na? Ein bisschen. Genau so beten auch die Rafida. Sie tun sich ein bisschen vom Qibla abwenden. Ich kann mich erinnern, bei uns haben sie eine Moschee gebaut. Na? In einer Stadt, nagelneue Moschee. Na? Die Ahlul Bida. Aber derjenige, der sie unterstützt hat, ja? Aber auch alle, wer das war. Ja? Es gibt immer Leute, die kommen und die sagen, halas, wir unterstützen den Bau von Moschee, wir geben euch Plan, das ist die Richtung von Qibla. Und die Brüder sind später gekommen mit Kompassen. Haben gesagt, Leute, die Qibla ist überhaupt nicht hier. Ja? Die haben gesagt, na, tut mir leid, wir haben die Teppiche so zugeschnitten, jetzt können wir das nicht ändern. Und dass noch einige Leute, die studiert haben, in Medina, ja, sie sagen, nein, wir wollen keine Fitna verbreiten. Ja, Rabbil Alamin. Das ist die größte Fitna, die es gibt. Scharf, dass dein Gebet richtig ist, ist, dass du dich Richtung Qibla drehst. Ihr habt euch Richtung wo? Richtung Slowakei betet ihr oder was? Ja, aber man darf nicht Fitna unter der Jama sehen. Subhanallah. Das Gebet ist ungültig, ja, Rajul. Und du bist ein Iblis, du bist ein Dajjal, hast studiert, anstatt dass du den Leuten die Wahrheit sagst. Egal ob sie, die verbieten dir, du sagst, Palas, du Wahhabi, du kommst nicht mehr in die Moschee. Geh, such dir eine andere Moschee. Sagst du, gut, aber ich habe euch gewarnt. Ich muss nicht mit euch beten. Ich will auch überhaupt nicht mit euch beten. Außer ich bin Imam natürlich. Mit euch will ich gar nicht beten, dass ich in Richtung Kinder bete oder was weiß ich, irgendwo in eine andere Richtung. Ja? Also wie gesagt, dass man sich ein bisschen von der Qibla abwendet, ja? Das ist Eigenschaft, die Schia von den Juden genommen haben. Und die Juden wackeln in ihrem Gebet, genauso auch die Rafida. Ja? Wer in Medina war, wird sehen, wie sie wackeln. Zu Hause wackeln sie vielleicht mehr. Ja? Aber da ist es ein bisschen. Es gibt auch Leute, die sind schon provokant. Ihnen wird ja auch ein bisschen erklärt, wenn ihr nach Medina geht, das ist ein Wahhabi-Land. Und dann könntet ihr Probleme bekommen. Deswegen einige Sachen unterlässt sie lieber. Aber es gibt nicht richtige Leute, die provozieren. Wallahi ladim. Richtige. Allahu Akbar. Ich kann mich einmal erinnern. Ja? Er steht neben Kaaba und macht absichtlich so und schlägt sich auf so. Ja? So ganz stark auf den Kopf. Und dass die Leute ihn sehen, dass er sich auf den Kopf schlägt. Ich sage, ja Rabbi, ich kann dich irgendwo anders treffen, Bruder. Ah. Einer hat sich den Kopf rasiert. Und er geht ganz stolz, dass man seine Narben, sein Kopf ist voller Narben, subhanallah, hat ihn eine Granate auf den Kopf gebracht. Alles so. Ja. Er geht absichtlich, damit man seinen Kopf sieht. Provoziert mit seinen Narben auf dem Kopf. Ihr wisst ja, sie schneiden sich mit dem Messer auf den Kopf. Von klein aus, sie nehmen sogar kleine Babys. Ja, und schneiden sie mit dem Messer auf den Kopf, damit sie bluten und schlagen sich dann auf den Kopf. Es gibt aber andere, die sind ja, Psychopathen. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Zum Beispiel, wenn wir sehen, die Schia, die aus Irak Hajj machen. Ja, die machen Hajj in oder Umrah oder sowas. Nur dort ziehen sie sich so, wie sie sich anziehen, mit dieser Imame. Ja? Sie haben eine Imame, aber ohne diesen Eschismus. Ja? Wie Sufis, aber ihr Kopf hier ist offen. Ja? Sie haben keine Kappe. Zum Beispiel die Muslime, die haben eventuell eine Kappe oder aus dem Turban selber, der ganze Kopf ist bedeckt. Aber bei den Schiiten nicht. Sie tun nur hier, wo oben der Kopf, die Haare ist oder die Glatze, ist sichtbar, wir haben keine Kappe. Und die haben hinten nicht so einen Dings, halt dieser eine Teil, was hängt. Okay, das ist von Sunnah, Barakallahu fikum. Deswegen Nicht, dass du dich mit der Ahlul Bida, wenn du Turban schon tragen möchtest, dann trage es richtig. Nicht, dass du dich mit den Rafida, dass du ihnen ähnelst oder ihnen nachahmst. Richtige Turban ist das, was die zum Beispiel die Muslime von Sudan tragen, oder die Muslime aus Afghanistan tragen. Das ist richtige Turban nach Sunna, wo der ganze Kopf bedeckt ist. Und es gibt noch diesen einen, das was hängt, Barakallahu, diese eine Schleife. Diese eine Teil. واليهود تسدل أثوابها في الصلاة وكذلك رافضة. Die Juden lassen absichtlich, dass ihre Kleidung bis zu dem Boden hängt, also dass sie den Boden berührt, dass sie den Boden schleift. Auch die Rafida machen das im Gebet absichtlich. نعم. واليهود لا يرون على النساء عدة وكذلك رافضة. Bei den Juden, die Juden, ihre Frauen haben keine عدة. Wenn du ihr Talar gibst, sie hat keine Warteperiode. Bei den Rafida ist es das Gleiche, sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. واليهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. Und die Juden haben den Taurat verfälscht. Und genauso haben die Rafida den Koran verfälscht. Sie haben ihren eigenen Koran. لا حول ولا قوة إلا بالله. واليهود قالوا افترض الله علينا 50 صلاة وكذلك رافضة. Die Juden sagen, Allah hat uns verpflichtet, dass wir 50 Gebete beten. Genau das gleiche sagen auch die Rafida. Dann sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, واليهود لا يخلصون السلام على المؤمنين إنما يقولون السلام عليكم والسلام الموت وكذلك رافضة. Die Muslime, die Juden begrüßen die Muslime nicht ehrlich mit Salam, sondern sie sagen Assalamu alaikum. Und Salam ist Tod. Der Tod soll auf dich sein. Ja? Und das gleiche sagen auch die Rafida bei den Muslimen. Ja? Die Schia, das ist Irak wieder. In Irak. Assalamu alaikum sagt es. Und du glaubst, er sagt Assalamu alaikum. Allahu Akbar. Aywa. Die nächste Sache. وَالْيَهُودُ لَا يَأْكُلُونَ الْجَرِي وَالْمَرَاهِي والذناب وكذلك رافضة. Die Juden essen keinen Aal. Wisst ihr, was ein Aal ist? Das ist dieser Fisch, der ist dünn wie eine Schlange. Ein Fisch, der wie eine Schlange aussieht, das ist, nennt man Aal. Und sie essen auch keinen Wels. Wels, wisst ihr, was Wels ist? Dieser schwarze Fisch mit großem Mund und mit Schnurrbart. Gibt es auch in Donau. In der Donau gibt es. Wala, die Deutschen sagen Wala und die Österreicher sagen Wels. Und Stör. Wisst ihr, was Stör ist? Stör ist dieser Fisch. Er hat solche Beulen auf dem Körper. Von ihm macht man den Kaviar. Kaviar. Wisst ihr, was Kaviar ist? Ikra. Ikra. Fischeier. Al-Muhim. Uninteressant. Aywa. Das sagt schon Islam mit dem Thema. Also alle Fische sprechen mit Ali, rufen Ali, außer diese Arten von Fischen, sie reden nicht mit Ali, also sie mögen Ali nicht, deswegen darf man sie nicht essen. Das ist die Behauptung von den Schia. Ja, aber die Juden, die essen diese Fische nicht, weil diese Fische haben keine Schuppen. Ja, ein Aal und ein Wels und Stör haben keine Schuppen. Ja, die haben ganz glatte, wisst ihr, was Schuppen sind? Ja? Echt? Oben. Auf, genau, diese Blätter auf der Haut, die muss man runterkratzen, das sind Schuppen. Ja? Diese Fischarten haben keine Schuppen, sondern sie sind ganz glatt. Das ist der Grund, warum die Juden sie nicht essen. Aber sie haben es geschafft, diesen Mist unter den Rafida zu verbreiten. Ja? Aber die sagen, weil sie mit Ali halt ein Problem haben. Na. Die nächste Sache. وَالْيَهُودُ لَا يَرَوْنَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. Die Juden, bei denen ist Mesh auf diese Ledersocken oder Socken allgemein. Bei den Juden ist das nicht erlaubt. Die Juden haben ja auch rituelle Waschungen. Ha? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Bei den Juden ist es verboten, dass man Mesh auf die Socken, auf Schuhe macht. Bei Rafida ist es auch verboten. Ha? Die Rafida machen, ihr Mesh ist unten auf den Füßen. Ha? Denn Mesh ist unten auf den Füßen. Und Füße waschen sie überhaupt nicht. Ja, Füße, die Rafida waschen nicht die Füße beim Wudu. Ja, sondern sie streichen nur auf nackte Füße, ohne Socken. Auf Socken ist es verboten. Sie waschen also nicht Füße. Habt ihr das gewusst? Die Schia waschen ihre Füße nicht beim Wudu. Ja, ja, aber bei den Schirrlesen ganz anderes ist, oder? Ja, bei uns sagen sie auf dem Mess oder auf den Socken und Schirrlesen ganz anderes, glaube ich. Weil denen fällt irgendwas angeblich. Wir Muslime, wir waschen uns die Füße beim Wudu. Okay? Wenn wir uns diese Ledersocken oder Schuhe oder Socken anziehen auf Wudu, wir haben also Abdest genommen und haben uns Socken angezogen. Später, wenn wir Wudu verlieren, machen wir Mess auf diese Ledersocken oder auf Schuhe oder Stiefel oder was auch immer, mit der Voraussetzung, dass sie, ja, dass sie nicht durchsichtig sind und dass sie über die Knöchel sind und dass sie selbst auf den Füßen stehen, dass sie nicht also davon laufen. Ja, der Ichtilaf ist... Nur einen Moment, Barakallahu fikum. Ah? Verstehst du mich? Also wir machen Messer auf Socken oder auf Schuhe, wenn wir sie auf Wudu angezogen haben, auf Abdest angezogen haben. Ja? Bei den Schiern, sie waschen ihre Füße aslen nicht, sondern sie machen Messer auf nackte Füße. Sie streichen mit nasser Hand über Füße, sie haben sie nicht gewaschen. Und die haben überhaupt kein Wudu. Okay? Aber wenn sie Schuhe anhaben, machen sie kein Messer. Sie machen kein Messer. Ja? Es wird nur überliefert, dass sie unten machen. Weil Ali radiallahu anhu hat das Gegenteil von dem gesagt, subhanallah. Ali radiallahu anhu sagt, wäre der Glaube, wäre die Religion nach Logik, dann würde man ja nicht Mess von oben machen, sondern von unten. Weil von oben werden die Schuhe, die Füße oder Socken oder Schuhe nicht schmutzig, sondern eigentlich von unten, dort wo du gehst. Ja? Aber so etwas gibt es nicht. So eine Logik gibt es nicht. Ja? Logik nur dann, wenn es keine Korantexte oder Texte in den Hadithen gibt. Du hast keine Ayah oder keinen Hadith. Dann Logik. Aber solange wir Koran haben und Hadith haben, gilt deine Logik, ich will deine Logik nicht. Ja. Jemand kommt zum Beispiel und sagt, ja, ich arbeite jetzt bei der Bank. Ich weiß, dass das Haram ist. Okay, ich weiß, dass es mit den, das ist keine islamische Bank. Eine islamische Bank darfst du arbeiten, inshallah ta'ala, bei denen es nichts gibt, was Haram ist im Islam ist. Ja. Aber du arbeitest jetzt bei einer normalen Bank, ja. Das ist Haram, das tut Gott. Aber das ist mit Zinsen, wo ja sein will. Du sagst, ich weiß, dass das Haram ist, aber ich habe einen guten Lohn und ich spende so viel Fisabilillah. Ja? Deswegen diese gute Tat, dass ich Fisabilillah spende und Moscheen unterstütze und Studenten unterstütze und Koranschulen und solche Projekte unterstütze, finanziell und so weiter und so weiter. Ja? Diese gute Tat ist so gut, dass diese Haram, die ich da mache und mit Zinsen arbeite, ist nicht der Rede wert. Was ist das für eine Logik? Diese Logik nennt man wie? Dann bist du Iblis. Ja? Betrug des Teufels, der hat dich betrogen, der hat dich richtig reingelegt. La haula wa la quwwata illa billah. Ja? Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Ja? Diese Logik gilt hier nicht. Deine Logik ist, dass du das da machst, was Allah dir befohlen hat. Und der Prophet, alaihi salatu wasalam, nicht, dass du mir mit dieser Tour kommst. Ja, ich habe mir den Bart rasiert und ich mache da eine gute Tat, ich spende fi sabilillah. Du hast dir den Bart rasiert oder gekürzt, das ist Haram. Definitiv. Rasieren oder kürzen ist Haram. Halas. Du spendest. Dass du spendest, das ist eine gute Tat. Alhamdulillah, mashallah, tabarakallah. Aber das bleibt nur immer noch eine Sünde. Dass du jetzt mit dieser guten Tat das da wieder gut machen kannst. Das geht nur bei einer Sünde, die du unabsichtlich getan hast. Da gilt dann die Regel, innal hasanata yudhibna sayyi'at. Die guten Taten löschen die schlechten Taten. Eine Sache ist passiert, du sagst, subhanallah, das wollte ich nicht, es ist so halt passiert. Dann machst du eine gute Tat, die schlechte Tat, die wahr ist, inshallah ta'ala, ja, weg. Aber du machst konstant, ständig, Harame, Harame, Harame, und auf der anderen Seite machst du gute Taten, gute Taten, gute Taten. Sagen wir, deine guten Taten sind entsprechend deiner Nähe, ja. Inshallah, Allah wird dich dafür belohnen, aber diese Harame, die du machst, die sind da. Ja? Und du musst Tauba für sie machen. Tauba, eine richtige Tauba. Und ihr wisst, was sind die Schurut von Tauba. Wollen wir weitermachen? Barakallahu fikum. Wal-Yahud yastahilluna amwala an-nasi kullihim wa kadhalika rafida. Und die Juden, das Vermögen aller Menschen ist für sie halal. Sie sagen, das Vermögen der Menschen ist für uns erlaubt. Wir können uns nehmen, was wir wollen. Und das Gleiche sagen noch die Rafida. Na. Dann sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, wal-Yahudu tasjudu ala qurunha fi as-salah wa kadhalika Rafida. Die Juden, wenn sie Sajda machen, Ja, es gibt auch bei Juden Sejda. Wenn sie Sejda machen, dann machen sie es auf dem Haaransatz hier. Qarn. Qarn ist Horn. Ja? Hätte dieser Khomeini ein Horn, dann würde er mir hier wachsen. Mit einem Einhorn. Ja? Die Juden machen Sejda so hier. Sie berühren nicht mit ihrer Nase den Boden. Und man muss, es ist Pflicht, dass du mit der Nase den Boden bei Sejda berührst. Weil der Prophet sagt, ja, Umirtu an asjuda ala sab'i, a'udum. Mir wurde befohlen, dass ich Sejda auf 7 Knochen oder Körperteile mache. Ja. Und dann sagt er unter anderem, alayhi salatu wa salam, ja, was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ja? Er sagte, und auch Stirn, er zeigte aber mit seinem Finger auf die Nase. Ja? Was bedeutet das? Stirn zusammen mit der Nase, ja, dass du so Sejda machst. Ja, manche Brüder haben auch bei dieser Sache Schubha, dann sagen sie, das hier ist kein Knochen, sondern Knorpel. Der Knochen ist hier. Dann drücken sie so ganz fest und zerdrücken sich die Nase ohne Grund. Wenn man drauf macht, die Wiese fällt und schon mal richtig draufsetzt, oder? Ja, warum? Das kann ja schon in der Wiese passieren. Es kann ja nichts passieren. Oh, vielleicht schon. Wir haben mit deinem Bruder draußen gebetet. Ja? Und auch auf der Wiese. Und Alhamdulillah, was willst du machen? Allah Akbar. Ja? Das ist nicht jetzt, dass du sagst, ja, das kann passieren. Was willst du machen? Das kann auch passieren, wenn du auf den Teppich betest. Er hat es selbst damit gemacht. Und eine Ameise oder irgendein Käfer hat ihn in die Nase gezinkt. Ja? Seine Augen, er hat begonnen, Tränen kommen aus den Augen. Das ist, Nase ist also... Ja, alles ist verbunden miteinander. Seine Nase hat begonnen zu rinnen. Ja? Yeah. Und Augen, und er die ganze Zeit hat begonnen zu niesen und hat es nicht mehr gepackt zu haben. Ja? Ihnen sage ich, er sagt, was hat nicht, ein Käfer oder sowas hat nicht. Ein Insekt hat nicht gezwickt. Ja? Wiese ist sauber, Bruder. Machst du selbst, aber ist das Problem, schon auf der. Hier musst du aufpassen bei Wiese. Na, auf jeden Fall musst du aufpassen. Da gibt es eine andere Regel. Ja? Allah ist dann. Aywa. Dann sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, وَالْيَهُودُ تُبْغِدُ جِبْرِيلِ وَيَكُولُونَ هُوَ أَدُوُّنَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وكذلك الرافضة يقولون غلط جبريل بالوحي على محمد. Die Juden, sie hassen Jibril und sagen, ist unser Feind, unter den Malaika ist Jibril unser Feind. Ja? Und die Rafida sagen, Jibril hat einen Fehler begangen, hätte die Offenbarung also Ali geben sollen und nicht Muhammad. Bei der Offenbarung, bei Koran, hat er einen Fehler gemacht, dass das Muhammad gegeben hat. Von wem kommen diese ganzen Shubuhat? Es ist kein Zufall, barakallahu fikum. Zufall also im menschlichen Sinne. Es ist kein Zufall, dass sie so viele Sachen von Juden haben, Allahu Akbar. Wo wir sehen, und das haben wir gelernt, ja, nicht, dass jemand kommt und sagt, ich höre das zum ersten Mal. Der Prophet, alaihi salatu wasalam, hat sich bemüht, angestrengt, dass er sich in jeder Angelegenheit von den Juden unterscheidet. In alles hat er sich unterschieden von ihnen. Ja? Und sie, die haben die jüdische, als hätten sie jüdische Fiqh studiert. Dann, sagt Sheikh al-Islam im Thema, وَكَذَلِكَ رَافِدَ وَافَقُ النَّصَارَ فِي خَصْلَ. Und die Juden sind mit den Christen stimmen überein in einer Sache. النَّصَارَ لَيْسَ لِنِسَائِهِمْ صَدَاق إِنَّمَا يَتَمَتَعُونَ بِهِنَّ مُتَعَةً. Oder? Ja? Aywa. Die Juden, wie gesagt, stimmen mit den Christen überein in einer Sache. Und zwar, bei den Christen gibt es keinen Mehr. Ja? Eine Frau hat keine Brautgabe in diesem Sinne, wie es bei Muslimen gibt. Ja? Sondern du heiratest sie und du kannst dich mit ihr vergnügen. وَكَذَلِكَ رَافِدَ يَتَزَوَّجُونَ بِالْمُطَعَ. Auch die Ehe, die Rafida, sie heiraten auch wegen dieser Mut'a. Ja? Mut'a, sie treffen sich für eine Stunde. Zeit-Ehe. Du heiratest und sagst, du bist meine Frau für eine Stunde. Und dann nach einer Stunde sagst du dir, mach's Salam. Ja. Iran kann man das sogar kaufen oder so. Habibi, das ist eine Ibadah, die Iran für das sagen. Wer einmal diese Heirat heiratet, Mut'a, ein Drittel deines Körpers ist befreit von Jahannam. Wenn du es zweimal machst, zwei Drittel. Wenn du dreimal diese Prostitution gemacht hast, Es gibt sogar ein Hotel in Iran oder sowas. Habibi, das ist in Iran. Nein. Dann eine nächste Sache. وفضلت اليهود والنصارى على الرافدة بخصلتين. Aber in zwei Sachen sind Juden und Christen besser als die Schia. Ja? In zwei Sachen sind Juden und Christen besser als Rafida. Ja? سئلت اليهود من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم قالوا حواري عيسى وسئلت الرافدة من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد سبحان الله. Die Juden wurden gefragt, wer sind die besten Menschen in eurer Mille? Die sagen, das sind die Gefährten von Moses, von Musa a.s. Und die Christen wurden gefragt, wer sind die besten Menschen in eurer Mille, in eurer Umma? Die sagen, das sind die Hawari Isa, die Helfer von, die Freunde von Isa a.s. Und die Rafida wurden gefragt, wer sind die Schlimmsten in eurer Umma? Sie sagten, das sind die Ashabu Rasulullah a.s., die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dann sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, und das ist, damit werden wir inshallah ta'ala den heutigen Vortrag beenden mit Allahs tabaraka ta'ala Erlaubnis. Wenn ihr das versteht, was Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, na, dann werdet ihr, dass die Problematik Sunni, Shi'i, Ahli Sunna, Rafida, werdet ihr sofort inshallah ta'ala verstehen. Ja, und wie nennt man das? La hawla wa la quwwata illa billah. Der Standpunkt von Ahl-Sunna wa Jama'ah bezüglich den Schia. Werdet ihr sofort verstehen. Umiru bi istighfari lahum. Fasabuhum. Allah hat ihnen befohlen, dass sie Istighfar für Ashabu Muhammad s.a.w. machen. Allah befehlt ihnen, dass sie Istighfar machen für Sahaba. Dass sie Istighfar machen für Sahaba. Wie? In welcher Aya? Wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Verzeihe uns und unseren Brüdern, die uns in Iman weit übertroffen haben. Allah befehlt uns, dass wir Istighfar für Sahaba machen. Das sind unsere Vorbilder. Wasabuhum, sie aber haben sie beleidigt und beschimpft. Dann sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, والسيف عليه مسلول إلى يوم القيامة. Deswegen ist das Schwert gegen sie gerichtet, rausgezogen auf die Schia bis zum jüngsten Gericht. Ja, das ist der Standpunkt von Ahl Sunnah wal Jamaah gegenüber den Schia. Deswegen والسيف عليه مسلول إلى قيام الساعة. Deswegen die Ahl Sunnah wal Jamaah haben das Schwert gegen die Rafida gezogen und dieses wird draußen bleiben, also nicht in der Scheide drinnen, in der Hülle. Bis Yom Qiyamah, solange sie Mushrikin sind, also diese Akida, die sie haben. Aywa. La takumu lahum al-raya. Sie werden keine Raya haben, also Flagge. Wa la yathbitu lahum al-qadam. Und sie werden auch keine festen Schritte haben. Wa la tajtami'u lahum kalima. Und sie werden niemals einig sein, dass sie ein Wort haben, dass sie eins sind. Ja? Die Schia, die ganzen schiitischen Sekten, sie hassen sich untereinander. Unglaublich. Ja, aber gegen uns sind sie sich einig. وَلَا تُجَابُ لَهُمُ دَعْوَى. Und ihre Dua wird nicht angenommen. دَعْوَتُهُمْ مَدْحُوضَ. Ihre Dua, was sie machen ist, wie nennt man das? Barakallahu fikum. Sie ist auf dem Niedergang, sozusagen Untergang. Gewalt. Ja. Allah Mustan, wie nennt man das? لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Ihre Dauer ist nutzlos. Ist der Niedergang. Barakallahu fikum. Wa kalimatuhum mukhtalifa. Und sie werden ständig Meinungsverschiedenheiten haben. Subhanallah. Wer zum Beispiel diese Diskussionen gesehen hat, in dieser Qanatul Mustaqilla, Es gibt so eine Satellit-Dings, wie heißt das? Sender, Ayo Mustachilla, Diskussion zwischen Sunna und Rafida. Ja? Denn er sagt, sag mir ein Hadith sahih. Nur einen einzigen Hadith, der sahih ist bei euch hier. Ja, es gibt so viele. Er sagt, nur einen einzigen. Einen einzigen Hadith, der sahih ist. Ja? Und er guckt. Hin und her, natürlich. Unglaublich, Allah. Einen Schia fragen sie, was muss man machen, damit man ein Imam wird? Wallahi, das ist so sowas von klar und deutlich. Einer mit Bart, er sagt, ja, als erstens muss er einen langen Bart haben. Wallahi, Ladiv, mit einem anderen Rafi, die machen sie Interview und er raucht Zigarette. Ja, und redet so. A'udhu billah. Das sind Kleinigkeiten mit den Zigaretten, aber Allahumma stan. Was sagt der Schiff in dem hier? Und ihre Gruppierung ist zerstreut. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, also der Schiff in dem hier, verwendet diese Aya und sagt, Kullama awqadu naran lil harbi adfa'aha Allah. Jedes Mal, wenn sie das Feuer des Krieges also anzetteln wollen, entfachen wollen, Allah subhanahu wa ta'ala löscht dieses Feuer. Ja? Überall dort, wo Krieg ist, die mischen sich ein gegen Sunnah subhanahu wa ta'ala. Na? Und jedes Mal verlieren sie. Und diesmal werden sie auch verlieren mit Allah. Auf jeden Fall das, was Sheikh Islam hier erwähnt, das ist auch von Imam al-Sha'abi, wird das erwähnt. Ja? Und was ist uns noch geblieben, inshallah ta'ala? Ja? Einige Sachen von Imam Malik, aber das werden wir inshallah ta'ala ein anderes Mal erwähnen, hoffentlich. Es gibt noch viele Sachen, die ich nicht erwähnt habe. Zum Beispiel Hasenfleisch. Schia essen keine Hasen und Juden essen auch keine Hasen. Hasen sind haram bei den Juden und bei den Schia auch. In Jüten gibt es zu viele Schuhalafen. Hallo? Ich habe ein Video gesehen, wo ich dachte, das bestätigt mal, was ich ein Hass gibt. Überhaupt gegen die Frau von Fitmans, die Fan jedes Jahr, im selben Jahr, wo sie alle Revolution, alle schreien, dass Aisha radiallahu ta'ala in der Hölle ist. Die sind in der Hölle, inshallah ta'ala. Sie sind alle in der Hölle, inshallah ta'ala. Wenn sie nicht dauernd machen, la'anahumullah. La'anahumullah. Unglaublich, wie ein Schwachkopf sein kann, das sind unsere Brüder. Sie beleidigen die Frau des Propheten. Ich rede nicht von ihnen, das ist darüber, das ist Zeitverschwendung, dass wir über sie reden, über ihren Kufr. Ja? Sondern ich rede über Leute, die sagen, sie werden Ulema, sie sagen, Schia sind unsere Brüder. Wie kann dein Bruder, wenn er deine Frau beleidigen würde, was würdest du dann machen, du Schwachkopf? Ja? Die Schia sagen über diese Aya, Inna Allah ya'murukum an tadbahu bakara. Als Musa seinem Volk sagte, Allah befehlt euch, dass ihr eine Kuh schlachtet. Die sagen, damit ist Aisha gemeint. Ja? So kranke, das ist überhaupt nicht logisch, dass Musa, dass das seinem Volk sagt, der tausende von Jahren vor Propheten Sassanem gelebt hat, dass er so etwas sagt. Ja? Und die Schia sagen, nein, damit ist Aisha gemeint. Das ist sowas von lächerlich, aber trotzdem, ihr Schmutz. Ja? Nur ihren Schmutz und ihren Chubz zeigen sie La Haula wa la Quwwata illa billah. Frage, tun die Rafida jeden Sahabi beleidigen oder gibt es auch einige, die sie nicht beleidigen? Ja, es gibt eine Zahl zwischen circa 10 Leute sind bei denen Muslime unter den Sahaben. Nicht, dass sie die beleidigen, sondern sind Kuffar, sagen sie, Ungläubige. Aywa. Auch für mein Fall. Salman al-Farisi nicht, der ist Farisi, er ist Perser. Über ihn nicht. Weil der Prophet Salman sagt, Salman Ahlul Bayt. Salman ist von Ahlul Bayt. Deswegen sagen sie, Salman ist von Ahlul Bayt. Er ist Muslim. Abu Bakr ist Kafir, Omar ist Kafir, Osman ist Kafir und die besten Sahaba. Ja, alle, außer 10 Leute, die also direkt verwandt sind mit dem Propheten Salman. Oder mit Ali, la haula wa la quwwata illa billah. wie Hamza und Jafar und Zayn und Hassan und Hussein und ihre Kinder und so weiter. Salam.